Ich setze mich mit den Fotos auf die Terrasse in die Sonne. Die scheint jetzt nicht mehr so stark, es ist ja auch schon 16:30. Die Fotos liegen ungeordnet durcheinander. Warum bin ich nicht in der Lage, so wie andere Leute, meine Fotos feinsäuberlich in ein Album zu kleben oder zumindest thematisch oder chronologisch zu ordnen? Während ich noch über mögliche Klassifizierungskriterien nachdenke, fällt mir ein Urlaubsfoto in die Hand. Ich versuche mich zu erinnern, wo und wann das war, als ich da, gut gelaunt und braun gebrannt, unter südlichen Palmen stehe. Wem lächle ich da in die Kamera? War es Rolf, mit dem ich auf Korsika war? Oder Klaus Dieter, mit dem ich nach Italien gefahren bin? Klaus Dieter, was der wohl jetzt macht? Ungefähr 12 Jahre muss das her sein. Wir haben uns seit damals völlig aus den Augen verloren, nachdem ich weggezogen war aus Göttingen. Ich setze mich wieder an den Computer und suche seinen Namen bei Google. Da, Klaus-Dieter Gümpold, Doktor, Zoologieprofessor in Berlin. Ob er das ist? Ich klicke auf Bilder. Tatsächlich, das ist er. Er ist ein bisschen dick geworden. Ich sehe ein leichtes Doppelkinn, aber davon abgesehen sieht er fast so aus wie früher. Ich klicke zurück. Er hat vor kurzem einen wissenschaftlichen Artikel verfasst über Anacondas. Ich lade mir den Artikel runter. Gerade als ich beginnen will, ihn zu lesen, klingelt das Telefon. Es ist Jutta. Wir haben uns seit Wochen nicht mehr gesprochen. Sie fragt, was ich gerade mache. Ich erzähle ihr, dass ich schon den ganzen Tag an meiner Steuererklärung sitze. Sie bemitleidet mich. Dann klagt sie, dass sie versucht, ihr neues Postprogramm auf dem Computer zu installieren und große Probleme damit hat. Ich habe das gleiche Programm und erkläre ihr Schritt für Schritt, was sie machen muss. Das Gespräch dauert 1,5 Stunden, aber Jutta ist eine meiner besten Freundinnen. Als ich auflege, bin ich erschöpft. Ich sehe auf die Uhr. Es ist 7:00. Ich gehe wieder auf die Terrasse und sehe, wie die Sonne gerade am Horizont verschwindet. Mein Blick fällt auf die Pflanzen, die müssten dringend gegossen werden. Als ich zum zweiten Mal die Gießkanne fülle, klingelt wieder das Telefon. Paul fragt, ob wir eine Pizza essen gehen. Klar, sage ich, mit dem Gedanken an meinen sterilen, minimalistischen Kühlschrank. Ich stelle den Karton mit den Fotos wieder an seinen Platz, mache den Computer aus, ziehe mich um und nehme den Abfall mit runter. Morgen werde ich in aller Herrgottsfrühe aufstehen und meine Steuererklärung machen.